bitte? Herr Pohlmann. Ach, ich bin Sommer. Ich habe, tut mir leid, ich konnte nicht eher anrufen. Mhm. Ich hatte eben ein langes Telefonat mit einer anderen Person, die auch in der Psychiatrie war. Ja? Auf offener Straße festgenommen, in Handschellen wie ein Verbrecher abgeführt und alles ohne Urteil. Warum? Was hat er gemacht? Ja, sie hat den Ehemann angezeigt. Das war schon Grund genug. Sie war Türkin. Ah, das hat bestimmt mit Drogen zu tun. Oder mit Frauen oder Mann. Man weiß es nicht. Na, ich vermute, weil... Die hat jedenfalls sehr viele schlimme Dinge erzählt. Kann mir vorstellen. Ja, vorstellen. Genau wie die Griechen, wie ich Ihnen erzählt habe. Der Mann Geldschulden hat in Frankfurt, ja. Und hat die Frau dann verkauft, ja. Die Schulden, das sind alles über sie hergestiegen, ja. Haben wir das Sexorgien durchgeführt und alles. Was wissen Sie über den Fall? Das weiß ich, weil ein Verwandter von ist einer der größten Kokain-Dealer in Frankfurt. Ja, können Sie das ein bisschen ausführlicher schildern? Ein paar Einzelheiten benennen? Ich habe jetzt nicht alles dabei. Bisschen. Wie? Ein bisschen. Wie ein bisschen? Ja, was Sie wissen. Ja, was ich weiß, die Frau wurde misshandelt, vergewaltigt, weil der Mann Geldschulden hatte. Ja. Wir waren Zocker, leidenschaftlich, ja. Und dann hat er dann die Frau überall dann durch die Bank geschoben, ja. Und dann haben diese Leute, ich will jetzt nicht alle Namen benennen, ja, auch darunter auch der oberste einer der obersten Polizeikommissare, ja, der ein guter Freund auch von denen ist, ja, und haben dort Sexorgien mit ihr gemacht. Mit der Polizei? Der Polizeibeamte. Einer der Obersten für die Kriminalpolizei, der normalerweise für viele Sachen zuständig ist. Ja, was hat der damit zu tun? Sie gar nichts. Sie war Opfer. Weil ihr Mann Schulden hatte und in diesen Kreisen war. Und der Mann von der Frau ist einer der größten Drogendealer Frankfurts. Ja, Sie sprachen eben von einem Polizeikommissar. Ja, ja, der ist in Frankfurt, einer der Obersten da. Ihr Drogendealer und Kommissar? Der hält die Hand drüber. So. Mhm. Weil die Frau hat mehrmals angezeigt, wegen dies und jenes, wegen Körperverletzung und Vergewaltigung und alles, ja. Hat nichts getan. Der kam immer raus, der wurde nie vorgeladen, gar nichts. Und da ist die Frau geflüchtet von dort, in der Nähe von Trier. In diesem Frauenhaus, wie ich Ihnen erzählt habe damals. Mhm. Und hat dann Unterschlupf gewährt. Und die sagte, sie finden mich überall, die haben überall Beziehungen, hat sie gesagt. Ich bin überall in Gefahr, sagt sie. Ich will mich von ihnen scheiden lassen, weiß nicht wie und was und was und so weiter. Man hilft ja nicht finanziell und im Frauenhaus, dann hat man die Kinder nicht so oft anrufen lassen. Das wurde immer spärlicher, die Anrufe. Und sie war dort ein oder zwei Wochen in Mutterhaus in Trier. Wie war es denn Ihnen in der Psychiatrie ergangen? Mir? Ja. Wenn man sie vollpumpt und sie als verrückt erklärt, soll es ihnen gehen, wenn man sie jeden Tag quält, obwohl sie das nicht haben, was man ihnen als Diagnose stellt. Wie lange waren Sie dort? Ich war über 6 Wochen da. 6 Wochen lang mit den Chemikalien? Also 6 Wochen war ich in der Psychiatrie in Trier. Ja. Ich bin ja von der Psychiatrie in Kassel geflohen, ja? Ja. Also geflohen, ich sage nicht, ich habe gesagt, entweder ihr lasst mich jetzt frei oder ich will nichts mehr. Und zeige ich euch an, ich habe einen versteckten Brief an Information gegeben an den Vorstand, also den zuständigen Geschäftsführer von EVK. 3 Krankenhäuser haben die, ja? Ja. In Herne 2 und 1 in Kastrop. Das ist der sogenannte Herr Bitter. Da habe ich ein Schreiben geschickt. Die sollen hier Personal untersuchen, weil da sind auch Leute drunter, die Menschen umbringen, ja? Mhm. Und ich möchte gerne, dass man mich freisetzt, dass es zur Staatsanwaltschaft weitergeführt wird. Bundesverfassungsgericht und alles, ja? Generalstaatsanwalt und Staatsschutz. Ja. Und wenn ich das geschrieben habe, dann wahrscheinlich haben sie Rückmeldung gekriegt und dann haben sie geschrieben, ich sollte montags entlassen werden, wollen sie mich entlassen angeblich, weil ich so einen Druck gemacht habe. Dann haben sie mich am Freitag vorher entlassen. Und da bin ich von dort aus, dann habe ich meine Sachen gepackt, dann bin ich von dort aus verreist, habe meine Sachen gepackt, bin nach Trier. Mein ganzes Gepäck habe ich mitgenommen nach Trier und wollte zum Dr. Binz. Wurde es dort besser? Bitte? Wurde es dort besser? Nein, da bin ich doch, Dr. Binz konnte ich rechtzeitig nicht erreichen, weil er mir erzählt hat, weil dort Terroralarm war am 23. November in ganz Deutschland. Ach so. Und bei ganz Deutschland haben sie diese Wagen, also diese Kofferwagen, gab es in keinem Bahnhof mehr. Da konnte ich auch nichts wegschleppen, nichts wegbringen. Dann habe ich mehr die Züge verpasst. Dann war ich 2-3 Mal in der Kontrolle drin, Terrorkontrolle, weil ich so viele Koffer hatte, ja. Weil ich konnte nicht von einer Seite zur anderen Seite rüber. Dann, bis ich das geschafft habe, die Leute, die das beaufsichtigt haben, waren dann weg. Weil da war richtiges Chaos am Hauptbahnhof. Da habe ich über 12 Stunden gebraucht, bis ich nach Trier kam. Welches war denn die längste Zeit bei Ihnen in der Psychiatrie? Die längste? Ja. Also einmal die. Das sind 3 Stück mal. 3 Mal haben sie mich eingepackt. 3 Mal über 6 Wochen. 3 mal 6 Wochen? Ja. 3 mal auch mit diesen Chemikalien? Welche Chemikalien meinen Sie jetzt? Also man hat mir Drogen gegeben. Ja, sogenannte Medikamente. Ja, sogenannte Medikamente gegen meinen Willen. 3 mal? In allen 3 Fällen? Ja, in 3 Fällen, ja. Da haben sie einen Beschluss immer gehabt, gegen den Beschluss über das Amtsgericht. Und in allen 3 Fällen hat Ihnen das einen großen Schaden zugefügt? Immer, ja sicher. Ich habe doch MCS, ich bin toxisch vorbelastet. Und jede Medikament oder einfache Sachen, die chemisch sind, die können bei mir in den Tod führen. Aufgrund dieser psychiatrischen Misshandlungen? Nein, erstmal durch den Arbeitsunfall von 95, Dioxin, PCB und Kohlenmonoxidvergiftung. Ja. Die Folgeschäden davon. Ja. Da bin ich also multichemische Sensibilität, also ich bin sensibel auf Chemikalien. MCS und CFS. Das ist das Syndrom. MCS und CFS-Syndrom nennt sich das. Das sind komplizierte Krankheiten. Ist in Amerika anerkannt, es gibt über 4 Arten von. In Amerika anerkannt, in Deutschland bestritten. Und das kann passieren, dass Sie jetzt im Geschäft gehen. Sie riechen da, wenn ein Kammerjäger da ist oder Chemikalien riechen, dass sie total ausflippen. Mhm. Sie können also Leberschock, Herzinfarkt kriegen oder sie kriegen keine Luft mehr oder Panikattacken kriegen. Das hat aber nichts psychotisch zu tun, sondern es hat durch die Überreaktion der Chemikalien zu tun. Überreaktion des Körpers auf die Chemikalien? Auf die Chemikalien. Das ist also eine Art Immunabwehr. Also wie eine Allergie. Ja, sicher. Der Körper reagiert über, aber hat normal nichts mit Allergie zu tun. Hat man Ihnen irgendwelche Krankheiten angedichtet, mit Namen benannt? Ja, hat mir mehrere Krankheiten angedichtet. Zum Beispiel? Also ich fange mal, paranoide Schizophrenie. Langsam. Paranoide Schizophrenie. Ja, paranoide Schizophrenie. Ja. Psychosen. Ja. Dann hat man mir angedichtet, ich wäre, wie nennt sie das, Gotteswahn oder Religionswahn. Fallenstörung oder dass ich mein Bewusstsein sich ändert, ja. Sowas. Hatte man da irgendwelche Gründe für gehabt? Ich habe ihnen das erzählt, was da passiert ist, das erste Mal, warum sie mich in der Psychiatrie gesteckt haben. Und dann haben sie mir aufgrund dessen, als man mir diese Psychosen oder diese paranoide Schizophrenie angedichtet. Ja. Um von unterlassener Hilfeleistung abzulenken. Ja. Ja, aber ich habe Zeugen dafür. Also da waren auch mehrere schwarze Autos in Kastrop um den Tag. Da waren mehrere Leute, die es auch gesehen haben. Da war richtig was los. Sogar derjenige, der das Kind aus Berlin, ja, dieser sogenannte Ulrich Jansen, der Reporter. Ja. Der war sogar am Tag da. Den habe ich gejagt mit dem Auto. Der Glatze, mit Mercedes, mit Münchner Nummernschild IO oder so, oder OI. Silber Mercedes, offenen Verdeck. Dann habe ich das auf Wartburgstraße in Krastorp getroffen. Der war da, also mit seinen ganzen Leuten waren sie da auf der Jagd. Mit seiner ganzen Clique war er da. Die wollten Jagd machen auf mich. Die Nähe von meiner Mutter, von meiner Schwester. Haben Sie von diesen Dingen etwas in der Psychiatrie erzählt? Ich konnte nicht alles erzählen, hätte mir keiner geglaubt. Ja. Ein bisschen erzählt? Davon habe ich nichts erzählt. Ich habe nur erzählt, dass ich jemandem das Leben gerettet habe, ohne es zu wollen, ja? Ja. Der zufälligerweise auch ein Scientologe war. Ja. Und seine Frau umbringen wollte. Mehr habe ich nicht erzählt. Also waren die Psychiater alle willig, ihnen irgendetwas Falsches zu unterstellen, damit sie dort erst einmal verschwinden. Das erstmal weg bin. Und die haben auch versucht, ich habe auch gesagt, hier ist ein Scientology Center, wo sie mich dann nach der Verzweiflungsfall, wo sie mich dann reingepackt haben, ja, das zweite Mal. Da habe ich zu denen gesagt, ich gebe meine Kamera nur Frau Caberta und Herrn Beckstein vom Innenministerium, ja. Was wollten Sie dort? Die Aufnahmen, die ich gemacht habe. Die Aufnahmen. Die gebe ich Herrn Beckstein und Frau Caberta nur. Ja. Weil die sind auf Innenschutz, Staatsschutz und gegen Scientology, ja? Ja. Und also ich gebe meine Kamera sonst nicht aus. Ich habe die ganze Zeit immer dokumentiert, das zweite Mal, weil das erste Mal hat er mich willkürlich hier weggenommen. Hat er mir was unterstellt, was ich gar nicht getan habe. Ich bin freiwillig gekommen, seid über mich hergefahren, wie Verbrecher. Ich toleriere keine Fixierung, keine Drogen mehr. Das habe ich ausdrücklich gesagt und aufgenommen. Ja. Ja. Und dann waren sie behutsam an mir, waren sehr freundlich zu mir. Aber die haben mir das so ausgelegt, dass ich dann gegen alle bin, ja. Und der Arzt hat dann ausgesagt, ich hätte gesagt, ich würde sie alle umbringen wollen. Mein Hausarzt. Hat er gelogen? Hat er gelogen, ja. Ich wollte die Kamera zeigen, was da drauf war, und dann hat er gar nicht beachtet, sagte, die wollen mich da umbringen. Ich habe ihm erzählt, wo ich erstmal in der Psychiatrie war, was sie mit mir gemacht haben, was sie dort mit den Menschen machen, ja. Ich habe gesagt, das ist grauenhaft, was sie mit den Menschen dort machen. Wo? In der Psychiatrie, in EVK. Ja. Können Sie da ein paar Beispiele benennen? Ja, die Menschen in würdigen Sachen, indem man ältere Leute sich vergeht und einen starken Max spielt. Ja. Gewalttätig? Ja, indirekte psychische und körperliche Gewalt. Das ist zwar keine grobe Gewalt, aber es ist eine Demütigung. Ja. Menschenwürdiges Verhalten. Das kann ich doch nicht. Die wollten mich da provozieren oder was? Wollen mich provozieren, dass ich da austicke, dass ich da noch, damit sie mich richtig fixieren und dann richtig Spritzen geben oder was? Mhm. Vor meinen Augen bewusst, der Chefarzt? Ja, ist ja denkbar. Verstehen Sie? Da habe ich mich echt zusammengesehen. Ich hätte den Verprügler drin. Welche Chemikalien oder Medikamente haben Sie dort und bekommen, die Sie noch aufzählen können? Ich habe gesagt, ich habe. Ich weiß nicht, was sie mir gegeben haben, wo ich ohnmächtig war. Das weiß ich nicht. Ob sie noch gegeben haben. Auf jeden Fall, wo sie mich dann zwanghaft. Wo sie das erstmal zwanghaft fixiert haben, obwohl ich freiwillig mitgegangen bin, gegen meinen Willen. Da sind sie 8 Mal über mich hergefallen, wo ich ihnen erzählt habe. Und ich habe mich bewusst nicht gewehrt, damit man mich nicht erschießt oder Gewalt gegen mich ausübt, entweder durch Spritzen oder sonst was. Ja. Deswegen habe ich mich dann gefügt, ja. Normalerweise wäre das für mich Kinderspiel, diese 8 Leute, die sofort umgepustet, ja. Mit bloßen Händen? Wenn ich. Ich bin Meister im Kampfkunst. Welche? Ich habe mehrere gemacht. Alle. Taekwondo, Karate, Kung Fu, Shaolin Kung Fu. Ich habe von Mönchen gelernt. Ja. Also Schüler von Mönchen. Ach so, ja. Original. Von Mönchen meinten Sie, von Mönchen. Richtig original von Mönchen. Ja. Also von Schüler von Mönchen aus China, ja. Und ich kenne mich da sehr gut aus. Das war für mich ein Klacks. Ich hätte eingenommen und alle über sie geworfen, wenn sie alle weg gewesen. Ich habe ihm gesagt, ich bin da, wenn es darauf ankommt, bin ich sehr brutal. Ich bin zwar sehr friedsam, man soll das ja nicht verwenden. Man lernt es nur für geistige Disziplin. Die Philosophie dieser Kampfkunst ist, es zu können und nicht zu tun und nicht anzuwenden. Und nicht, wie es heute missbraucht wird, ja. Aber in der Not sieht es ja wieder anders aus. Ja, aber ich habe es ja extra nicht gemacht, weil ich hätte dann Massaker angerichtet. Also sie hätten dann gesagt, ich hätte sie dann Widerstand gegen Staatsgewalt, war die Polizei dabei, dann hätten sie mich vielleicht erschossen oder sonst was angetan. Haben Sie noch Unterlagen über diese sogenannten Medikamente, die Sie gegen Ihren Willen bekommen haben? Habe ich auch. Ich kann Ihnen sagen, was das war. Das ist einmal, haben Sie mir Risperdal. Erstmal haben sie mir eine Haldol, das Schlimmste, erstmal Haldol gegeben. Haldol, H-I-Y-D-O-L. Haldol heißt das. Haldol, das ist eines der schlimmsten, angeblich nicht bekannten, da sagen sie angeblich nicht bekannt, die Wirkung, aber die schießen das Gehirn ab. Also sie können geistig nicht mehr funktionieren. Mhm. Sie kriegen Kopfschmerzen, ihre Hoden tun weh, ihre Geschlechtsteile tun weh, Herz, Kopf, alles, wegen der Platz in der Schädel. Und ich hatte dadurch 40 Tage Schlafstörung. Ich konnte nicht schlafen. Ja. Ich konnte vorher schlafen. Ich war zwar krank durch diesen Unfall, den ich hatte. Zwar unregelmäßig, also verschiedene Schlafphasen oder Uhrzeiten, aber ich konnte immer schlafen. Und dadurch, was sie mir da angetan haben, die Fixierung, diese Albträume, ja, indem ich da im Todesnähe war, ich war ja in andere Welt wieder zurückgekommen, ja.

bestimmt 3, 4 Monate, ein halbes Jahr. Ich hab radikal abgesetzt, radikal. Ich habe gesagt, entweder ich sterbe, ja, ich will so ein Leben nicht führen in Sklaverei und Tyrannei. Soll ich quälen, lebendig gequält werden. Durch die Psychiatrie? Durch diese Medikamente. Und ich habe gesagt, auch mein Betreuer, falls ich mal reinhole, ich will nicht mehr leben. Dann bringen Sie mich lieber um. Ich will da nie, lebendig da nicht mehr rein. Ja, verständlich. Jetzt hatten Sie auch erzählt etwas über eine Person im Raum Frankfurt mit Hubschraubern. Mit Technik? Ja, kann ich Ihnen auch dazu sagen, aber nicht, dass wir von einem Thema zum anderen springen, um das zu Ende zu bringen mit EVK, ja? Ja. Also trotz alledem, die wussten, ich habe vorher einen Verkehrsunfall gehabt, mit Airbag, ja? Ja. Und in diesem Airbag sind ist ein Knallgas drin. Und durch dieses Knallgas, weil es ein älteres Modell von Mercedes war, habe ich wegbald gestorben im Auto. Erstickungsanfälle, ja. Ich konnte nicht mehr raus, weil elektrisch verriegelt, weil mir einer von der Seite reingefahren ist, eine ältere Frau. Und da konnte ich nicht raus. Dann, bis ich raus war, wird bald erstickt im Auto, durch diese Gase. Mhm. Ich hatte den Airbag vollgekriegt, voll in der Brust, Kopf, alles. Hab Lähmungserscheinungen gehabt, Verdacht auf innere Blutung, weil alles so kribbelte über ein Jahr. Über ein Jahr hat es gekribbelt, 2 Jahre hat es gekribbelt. Und dann ist das doch passiert. Die wussten ganz genau, wie schwer krank ich war. Und mein Hausarzt wusste das. Weil ich habe darauf bestanden, dass ich innere ich bin ins Krankenhaus ins Bergmannsheil in Bochum gegangen, um mich dort untersuchen zu lassen. Also im Krankenhaus in Castrop, EVK und Katholische wollte ich gar nicht rein. Ich wollte gleich zum Universitätskrankenhaus in Bergmannsheil, einen sehr guten Ruf haben. Da habe ich mich hinfahren lassen und die wollten mich sofort in der Röhre tun und so weiter, wollten mich da behalten. Ich habe gesagt, bitte, ich habe zwar Schmerzen und alles, aber ich habe einen schwerkranken Vater zu Hause, einen hohen Blutdruck und alles, wenn er hört, dass ich im Krankenhaus bin, weil er ruft fast jeden Tag an, wie es mir geht und so. Wenn was passiert, dann könnte es sein, dass er dann was passiert, dass er vielleicht stirbt, ja, zu hohem Blutdruck und sich vorsorge, ja. Und dann habe ich auf eigene Gefahr unterschrieben, dass ich von dort weggehe. Da bin ich ein paar Tage später wieder ins Krankenhaus, weil das nicht besser wurde. Dann wollen sie mich gar nicht richtig vorgenommen, haben sich gar nicht weiter gekümmert, ja. Der Arzt wusste das mit Hintergrundwissen, der Hausarzt, dass ich Verdacht auf innere Verletzung hatte. Ich habe Herrn Dr. Binz auch eine Überweisung, hat er mir geschickt, dass sie mich komplett in die Röhre, also CT machen, ja. Mhm. Verdacht auf innere Verletzung, weil das kann nicht sein, dass die Lippen, der Kopf, alles wie kribbelt, taub ist, ja. Der ganze Körper über Monate. Das ist normal, das ist Verdacht auf innere Verletzung. Ja. Innere Blutung. Und dann habe ich das auch gehabt. Da ist das passiert, was ich Ihnen gesagt habe, wo der Arzt dann mitgespielt hat. Was war das? Wo sie mich da festgenommen haben und in der Psychiatrie eingewiesen haben. Nach dem Autounfall? Das war die Zeit, ja. Mhm. War Februar über das, ja. Februar ist es passiert, 2007, Februar, und ein paar Monate später ist das da passiert, wo sie mich da gegen meinen Willen fixiert haben und mitgenommen haben. Und da habe ich diesen Schein gehabt, also Überweisung vom Dr. Binz, und ich habe darauf bestanden, wenn ich schon hier bin, wenn Sie schon so untersuchen wollen, dann untersuchen Sie mich richtig, dann legen Sie mich in der Röhre rein. Mhm. Ich habe Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinung, ja, ich kriege keine Luft. Und der Hausarzt wusste das, dass ich das habe. Und trotzdem hat er nichts gegen unternommen, mir zu helfen. Die wussten, dass ich dieses Problem habe, dass ich sowieso diese Gastgeschichte von vorher, die ich hatte, diese MCS, dann dieser Autounfall, HWS, LWS-Syndrom, weil ich habe 3 Arbeitsunfälle im halben Jahr gehabt. Er wusste, wie schwer krank ich bin, dass ich eine Hirnschädigung habe. Natürlich, diese Ärzte haben Dr. Binz ja alle für Spinner erklärt, ja. Dann haben sie nie für vorgenommen. In der Klinik haben sie auch gesagt, der ist ein Spinner. Das ist der ja alle krank schreibt, ja? Nach dem Motto, weil der Gutachten schreibt für nichts. Umsonst. Unentgeltlich, ja? Ja. Und das passt denn nicht. Weil er gegen sie vorgeht. Und dann haben sie mir dort auch einen Konzilschein, wollen sie mich erstellen, also dass man das machen kann. Sagen sie, wenn sie im Krankenhaus sind, können wir nichts anderes machen. Ich sage, ich habe doch Schmerzen. Ich habe doch nichts anderes. Nein, auf psychische, also Psyche. auf psychiatrische Art wollen sie mich untersuchen. Damit die da oben nicht arbeitslos werden, ja? Dann kannst du, und können Sie sich vorstellen, in diesem Krankenhaus habe ich vor Jahren die Staatsanwaltschaft gehetzt, ja? Ja. Weil sie haben ein, vom Sozialgericht, sollten sie ein Gutachten erstellen. Man hat meinen Vater, weil mein Vater hat innerhalb von halben Jahr, ein Jahr, drei Arbeitsunfälle gehabt. Also schwerwiegende Arbeitsunfälle, der ist über 10 Meter gestürzt, hat sich hohen Leisten alles wehgetan und dann hat er auch ein Trümmerbruch am also der Daumen ist zertrümmert worden, ja. Und diesen Unfall haben sie nicht mit berücksichtigt und haben meinen Vater über 4 Stunden warten lassen, obwohl er so krank war. Haben sie über 4 Stunden warten lassen, haben sie geröntgt und ein Gutachten erstellt, ohne ihn zu untersuchen. Was für ein Gutachten? Von der BG, ein Gutachten. Sie musste begutachtet werden wegen Arbeitsunfall. Wegen Arbeitsunfähigkeit? Wegen Berentung. Rente. Wegen Rente, wegen Arbeitsunfallrente. Ja. Unfallrente. Ein Gutachten ohne Untersuchung. Ohne Untersuchung haben sie stattgefunden. Weil mein Vater, der Unfall war 1991. Das 91 ist hat er stattgefunden. September. Und gegen dieses Krankenhaus hatten sie dann mit der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gemacht. Ja, das war ungefähr 92, Anfang 92 oder Anfang 93. Anfang 92. Da kamen sie dann irgendwann selbst in dieses Krankenhaus? Ja, danach später. Habe ich die Unfälle gehabt, dann haben sie mich von der BG auch dorthin geschickt, um mich auch zu begutachten später. Ja. Da können Sie sich vorstellen, dass man natürlich da ein bisschen alte Rachegefühle hat, ja? Ja. Um zurückzukommen, mein Vater, wo sie das fälschlich untersucht hatten, ja? Weil ich habe dann geschrieben zur Gewerkschaft in Recklinghausen. Dann haben sie dann gesagt, weil es abgelehnt, da kam das Schreiben, dass er abgelehnt worden ist, der Antrag, ja? Dieses Unfallgeld, ja? Es ging um Unfallgeld. Das Arbeitsunfallgeld. Ja, da gibt es Geld, haben sie ja gekürzt. Einfach, dann haben sie gesagt, es gibt kein Geld mehr. Und dann habe ich gesagt, wie? Laut Gutachten von Kassel Frau Auxel VK, da war der Arzt aus Syrien da, syrischer Arzt. Dann habe ich ihn, weil der Chefarzt war zu Urlaub zu der Zeit, der Grafe hieß der Arzt, der Chefarzt, der war nicht da, hat sich vertreten lassen durch diesen anderen Arzt und hat das Gutachten erstellt, ohne meinen Vater zu untersuchen. Und da ich da bei der Gewerkschaft gemeldet habe, hat die Staatsanwaltschaft, haben sie dann gegen die ermittelt, gegen das Krankenhaus EVK, wegen Betrug und Urkundenfälschung. Und hat man sie vorgeladen zum Arbeitsgericht in Gelsenkirchen. Die Ärzte haben sich nicht für nötig befunden, dort zu erscheinen. Die haben sich beide entschuldigt. Die hätten dann irgendwie so viel zu tun, dass sie nicht erscheinen konnten. Ja, und dann? Und dann haben wir gesagt, wir waren kurz davor, sie auch das Krankenhaus zu erschließen, ja? Und dann haben sie gesagt, haben mein Vater davon abgesehen, dass mein Vater, ich war mein Leben nie vor Gericht, das erste Mal, und dann sagte, ich will nicht noch mehr Ärger. Ich habe mein Vater gesagt, pass auf, lass nicht noch mehr Ärger. Du regst dich nur so auf. Der Reg hat sich so aufgeregt, wie man mit ihnen umgegangen ist, ja. Sag ich, das lohnt sich nicht, mit denen zu streiten. Eine kräht und andere kräht kein Auge ausstechen, ja. Und dann haben sie gefragt, haben sie Röntgenaufnahmen dabei? Habe ich vor Gericht gezeigt, dass ich die Röntgenaufnahmen hatte, alle, ja? Ja. Aber nicht begutachtet worden sind, ja? Und dann hat er von der Gewäsche, dass es eine Frechheit ist, ja? Was sie da eigentlich da stattfindet. Dass die Ärzte sich für was Besonderes halten und nicht anwesend sind, ja? Wir haben davon abgesehen, sonst hätten wir damals schon 92 das Krankenhaus schon EVK zugemacht wegen Betrug, ja. Da habe ich dann davon abgesehen und das nicht gemacht. Und in der Zwischenzeit, da wo ich im Flur war, zufälligerweise, ja, da war mein Fall, was mir passiert ist mit Hösch, also später, im anderen Gerichtsverfahren, wo ich mal hatte, war mein Fall ein Gesprächsthema Nummer 1 bei den ganzen Leuten da. Die wussten nicht, dass ich das war, ja. Weil so ein Fall wie bei mir mit Dioxin- und PCB-Vergiftung, wie 95 passiert ist bei mir, hat es nicht gegeben. Die haben alle meine 3 Arbeitsunfälle, die ich hatte, in einen Akte zusammengetragen. da wollten sie mich auch schon in Essen als psychisch Kranken, dass ich mir das einbilde, auch einstufen. Sie hätten sich die Unfälle eingebildet? Diese Gasvergiftung hätte ich mir eingebildet. Mhm. Die Hirnschädigung und alles. Ich konnte nicht mal laufen. Können Sie mir vorstellen, ich habe so viel Kraft gehabt, ich habe keine Kraft zum Laufen gehabt, zum Atmen nicht mehr. Ja. War da kaputt. Ja, keine Kraft mehr, ich konnte nicht mehr denken, nicht mehr arbeiten, gar nichts, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich bin durch diese Unfälle bin ich ausgesteuert worden, ich konnte nicht mehr. Wie ging das zu Ende? Wie meinen Sie das zu Ende? Ja, Unterlagen haben Sie verschwinden lassen von der Staatsanwaltschaft Dortmund? Ja. Und die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, unabhängig von, also unabhängig und die BG auch, hat der Firma zur Auflage gemacht, sie mögen bitte diese Unfälle aktenkundig machen, die wollten nicht, die haben sie zu gezwungen. Die haben sofort eine Berufskrankheit, BK, eingetragen in der Krankenkasse. Bis heute habe ich kein Geld davon bekommen, bis heute nicht. Obwohl BK eingetragen ist. Mhm. Ja, Berufskrankheit. Also die müssen mir bezahlen bis zu meinem Lebensende. Ja. Wo ist mein Geld geblieben bis jetzt? Meine Karriere, meine Förderung, das sind Millionen von Euro. Ist bis heute nichts ausgezahlt worden. Weder Unfallgeld, sonst Rentenversicherungsbeiträge weiterbezahlt, entgangene Lohn, Karriere, alles was mir, Urlaubsgeld, Weiterbildungsurlaub, alles was mir entgangen ist, ist nicht entschädigt worden. Weder Abfindung oder Schmerzensgeld, gar nichts. Das hat zur Folge, weil die Unterlagen von der Staatsanwaltschaft Dortmund nicht mehr auffindbar waren. Ich habe mehrmals angeschrieben, die sollen mir die Unterlagen schicken, die haben sie mir nicht geschickt, angeblich werden sie nicht mehr auffindbar. Weil es ein Politikum war, mit Dioxin und PCB in Dortmund. Ein Politikum. Politikum. Mit Dioxin. War ganz groß, 95. Mhm. Februar 95. War ganz groß. Nachher haben sie es an den Chinesen verkauft, für ein Apfel und Ei geschenkt. Das ist eines der modernsten Stahlwerke, also mit Patenten, meine ich, modernste Patent der Welt, haben sie nach China geschenkt. Wie ging es denn diesem Bekannten von Ihnen in Frankfurt mit den Hubschraubern, mit der Technik? Wie es hinging, dann haben sie Mord gedroht, dann haben sie versucht. Sag mal, wie es anfing. Der Mann war was? Der Mann hat mehrere Patente. Dessen, also wie ich weiß von meinem Kollegen, ja, der hat die kleinsten Hubschrauber der Welt gemacht, die man zusammenklappen kann. Die kleinsten. Für welchen Zweck? Er hat sie gemacht. Er hatte auch Aufträge gehabt, auch für Malaysia, für die malaysische Regierung, diese Hubschrauber auch dort auszuliefern. Der hat also, das hat keiner gehabt auf der Welt. So die kleinsten Hubschrauber der Welt mit modernster Technik. Wer sollte die benutzen? Das Militär sollte sie benutzen gegen Drogen, Einwanderung und andere solche Sachen. Mit einer Person bemannt? Bemannt. Mhm. Super. Der hat davon Prototypen auch gehabt. Ja. Und alles, ja. Die beste Zeichnung, der hat mehrere Sachen, also mehrere Patente, der Mann. Und wie ging es dann weiter mit ihm? Da kann ich auch den Namen sagen. Der ist Bernd Jung. Mhm. Was hat man mit dem gemacht? Was man mit dem gemacht hat? Der Mann hat immer der war Millionär, ja. Hat mehrere Unternehmer, hat natürlich viel Geld. Und dann hat man ihm gesagt, kommen Sie doch bitte nach Mecklenburg-Vorpommern, ja. Weil er so viel Ahnung hatte, der soll dort eine Fabrik bauen. Der Mann, ahnungslos, die ging Fördergelder, Arbeitskräfte, alles, ja. Hat ihn abgeschwatzt, also auch breit getreten lassen, dass er nach Mecklenburg-Vorpommern eine Fabrik aufbaut. Hat er auch gemacht und auch die ganze Technik alles hergebracht, aber das Personal, was man ihm zugesichert hat, ist nie gekommen. Man hat sein Personal, was er gebracht hat, verprügelt mit schönem Gruß vom Staatsanwalt. Was heißt verprügelt? Schläge, haben Schläge gekriegt. Von wem? Die haben Leute vorbeigeschickt. Also Schlägertruppe. Schlägertruppe, ja, der Staatsanwalt. Schönen Gruß vom Staatsanwalt, haben sie noch gesagt. Also die Schläger haben zum Schluss noch gesagt, nachdem sie mit der Prügel fertig waren, Gruß vom Staatsanwalt. Ja, schönen Gruß vom Staatsanwalt. Der Staatsanwalt ist sie grüßen. Nicht ihn, nicht sein Personal. Mhm. Ihn hat man weggefangen mit der Frau. Die Frau war schwer zuckerkrank. Unterstellt, er hätte Steuerhinterziehung begangen. Mhm. Das Ansehen, was er vorher hatte, über Jahrzehnte vorher im ABR in Spanien, hätte angeblich Steuerhinterziehung erworben. angeblich hätte er Steuerhinterziehung begangen. Mhm. Er hat das aber nie getan. Weil das Grundstück war vorher schon da, bevor er überhaupt die Firma aufgebaut hatte, ja. Also man wollte sein Eigentum dran. Man hat ihn weggefangen in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo in so eine Untersuchung, UHA, mit seiner Frau. Die durften keinen anrufen. Mein Kollegen, den sie anrufen durften, den haben sie nie angerufen, der ihn entlassen konnte. Dann haben sie nicht angerufen. Man hat sie schikaniert, bedroht. Wenn sie was gegen sie unternehmen, dann würde sie ihre Tochter wieder was passieren, ja? Und andere solche Repressalien. Eine Fahrt von Berlin nach Hannover, von Mecklenburg-Vorpommern nach Hannover, 200.000 Euro. Was heißt eine Fahrt für 200.000 Euro? Der Rechtsanwalt hat in Rechnung gestellt, seine Tätigkeit, wo angeblich von Berlin, oder von Mecklenburg-Vorpommern nach Hannover, wo er was erledigen musste, hat das in Rechnung gestellt von 200.000 Euro oder 200.000 Mark. Wegen des Streitwerts. Nur wegen der Fahrt. Die eine Fahrt, die er gemacht hat. Mhm. Man hat ihn sein ganzes Vermögen beschlagnahmt, Konten, alles. Wie ging es dann weiter? Der Mann haben sie, wo er weg war, haben sie auch Mordanrufe gemacht und haben sie und auch abgehört, verwandt alles, ja. Richtige Stasi, Leute. Weil der Mann, der dahinter steht, der hat viel Beziehung auch zu Stasi, ist ein echter Kommunist. Und der Mann, der mein Kollegen das auch getan hat, ist der gleiche Mann. Der war bei der Steuerverhandlung, bei der Steuerbüro, ein ganz hohes Tier. Der war in mehreren Gremien und in staatlichen Ämtern war er drin, in mehreren Positionen. Der konnte sogar Konkurs, mit einer eigenen Firma als Konkursverwalter also fungieren, ja? Was normal nicht geht. Was ist aus Herrn Jung geworden? Das weiß ich nicht, man hört nicht viel, man weiß nicht. Seine Frau ist in der Zwischenzeit gestorben. Ja. Der Mann hat sie nicht gewehrt, weil er hätte sie wehren können, hat so viele Beziehungen gehabt. Aber man hat ihn gedroht, ja. Und hat das nicht gemacht. Ist er verurteilt worden? Wer? Ja. Der Jung? Ja, aber wie genau, noch mehr, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, weil er sprach nicht über alles, weil das hat ihm sehr weh getan. Sein ganzes Leben weg, haben sie ruiniert. Seine Firma, seine Software, seine Computer, seine speziellen Programme, alles hat man ihnen weggenommen. Lebt er denn noch dort in Frankfurt? Der lebt. Das ist in Obermörlen, wohnt er. Wo? Ober und dann Lücke, Mörlem. Ja. Mörlem. L-E-M. Mörlem. Das ist bei Nauheim, in der Nähe von Frankfurt. Haben Sie denn die genauere Adresse? Die habe ich nicht im Kopf. Ich war bei Ihnen da, mit meinem Kollegen. Der Kollege kannte ihn sehr gut, deswegen weiß ich das. Aber man könnte ihn besuchen fahren? Ihn besuchen fahren, weiß ich nicht. Der ist halt abgeschottet. Ja, ob er aussagen will, das weiß ich nicht, weil ich sage Ihnen jetzt das, was ich weiß. Mhm. Über den zweiten jetzt, ja? Weil der Kollege kennt ihn viel besser wie ich und die ganzen Zusammenhänge, weil die zusammen sehr viel gemacht haben, beruflich. Ja. Ja, daher weiß ich das. Weil ich habe ihn da hingefahren und ich habe den ganzen Zusammenhang gekriegt und dann haben wir auch vieles gemacht, um dem Mann zu helfen. Wir konnten nicht helfen, weil der Mann hat dann so eine Angst gehabt, sich zu öffnen. Der dachte, wir wären auch von denen, ja, als Spitzel oder so, ja. Sicher. Totale Angst gehabt. Totale Angst. Ja. Also der Mann heißt Bernd Jung, ja. Also ein ganz, ganz guter Mann. Mhm. Und ganz lieber Mann. Wie mein Kollege sagte, sehr zuverlässig alles. Arbeitsam, strebsam, alles. Und derjenige, der es gemacht hat, ja, der die, auch meinen Kollegen auch die Firma kaputt gemacht hat in Frankfurt. Der Mann heißt Kimble. Vorname? Peter Kimble. Ein echter Kommunist. Durch und durch, ja. Ich schätze, er wird wahrscheinlich auch Beziehungen zur Stasi haben oder sowas, ja. Und wie mein Kollege mir gesagt hat, mehrere, zwei oder drei Firmen, die er nur weiß, hat er auch so mit der gleichen Methode pleite gemacht. Konkurs angemeldet den Leuten, ohne dass die Leute was von wussten. Ganz, ganz link. Mhm. Ja. Hat also Vollmachten gefälscht und alles. Weil er war früher bei der Steuerverhandlung, beim Finanzamt, ganz hohes Tier. Hat dann über die Sparkasse, weil er seine Freundin hatte bei der Sparkasse, mit der er dann auch eine Beziehung hatte, ja, haben sie vieles gedreht und falsche Zeugen gebracht und alles mit Zeugen belegt, ja, mit falschen Zeugen, alles belegt. Die Leute konnten sich nicht wehren. Man hat das Kapital weggenommen, Kontosperrung verursacht und Konkurs angemeldet. Die Leute konnten gar nichts retten. Bis sie es gewahr waren, war es schon zu spät. Ja gut, dann können wir das Thema auch erstmal beenden. Ja, mit diesem... Heute schon sehr lange telefoniert. Also ja, ich will das nutzen, weil... Etliche Stunden, ne? Ich weiß nicht. Nein. Das ist doch besser, wenn wir vielleicht morgen Abend nochmal, wenn Sie was Neues haben. Ja, morgen Abend bin ich nicht mehr hier. Ich bin dann wieder weg. Ich bereite mich vor, weil ich Montag bin ich weg. Montag, Dienstag bin ich in Griechenland. Mhm. Deswegen wollte ich Ihnen das sagen, weil den anderen Fall, den Sie gemacht haben, der gleiche Mann, das ist eine, die Firma heißt Gürges und Partner, heißt die Firma GmbH, ja? Gürges und Partner? Ja. GmbH, auch in Frankfurt, ja. Dieser Peter Kimble war in dieser Firma auch Partner, ja, Teilhaber. Mein Kollege hat sie alle ausgezahlt, ja, ausbezahlt. Hat also 50% der Anteile gehabt an dieser GmbH. Hat diese GmbH hochgefahren, weil er hat vieles für die NATO gemacht früher, ja. Mein Kollege, ja. Und der hat also von Siemens Aufträge gekriegt und dieser Kimble hat gesehen, was für ein Potenzial da hängt. Also der erste Auftrag, der kam, der war sofort 120.000 Euro, Mark damals, ja. Dann hat er diesen Vollmacht gefälscht und hat 65.000 Mark vom Konto abziehen können. Mein Kollege ist gewahr wurde, ist er zum Staatsanwalt und so weiter und dann haben sie gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht, der Mann. Gar nichts. Hat sich keiner gerührt. Wer hat welches Geld von wem abgehoben? Der Herr Kimble, ja. Peter Kimble, der auch stiller Teilhaber war, ja? Ja. Der war nicht, der wurde ausgezahlt. Also der hat nochmal, die müssen alle mitziehen. Er wollte die GmbH aufstocken, ja? Und dann Kapitalerhöhung wollte er machen, mein Kollege. Und da haben sie gesehen, dass da noch mehr Geld reinkommt und dann haben sie Geld abgezogen vom Konto und hinter seinem Rücken einen Konkurs angemeldet. Mhm. Bei einer Firma, wo die nächsten Aufträge in die Millionen gingen. Ja. Der hat einen Auftrag in Malaysia gehabt von mehreren Millionen über die Firma Siemens. Für Flughafen und für Eisenbahn und alles, ja? Ja. Weil der Strafhorst, der hat Anlagen konzipiert, der hat mehr Großanlagen geplant, ja? Für Hoch- und Niederspannung, ja. Weil diese Firma war eine normale, die haben Elektroplanung gemacht früher, diese Firma. Görges und Partner. Mein Kollege hat sie nur übernommen, das war in den Jahren 92 bis 94, da in diesen Jahren war das. Wie ging das zu Ende? Wie ging das zu Ende? Dass man den Mann ruiniert hat. Morddrohungen gemacht hat. Seine Frau ist aufgrund dessen fast gestorben. Herzinfarkt, Herzattacken. Wo der Mann auf der Arbeit war, haben sie angerufen und haben sie bedroht. Und die Frau ist gestorben. Der Mann war bei der Polizei mehrmals, bei dem Staatsanwalt. Und keiner hat es für voll genommen. Haben sie gesagt, das ist nur ein Märchen. Das stimmt doch gar nicht. Die Frau ist gestorben aufgrund dieser Schikanen. Haben Sie von dem noch Kontakt? Ich habe Kontakt, ja. Haben heute mit ihm gesprochen noch. Vielleicht können Sie mich vermitteln. Ich weiß nicht, ob der Mann darüber sprechen will. Fragen Sie ihn einfach mal. Ja, also er möchte nicht gerne viel drüber sprechen, weil er ist da sehr eigenartig, aber er lässt sich nicht, er ist da sehr, also der hat zu viel erlebt mit diesen Verbrechern. Der Mann heißt Bezlin, die können seinen Namen aufschreiben. Wenn sie den Namen hören, diese Verbrecher, die kriegen das Grausen. Hm. Bezlin, B-E wie Cäsar, B-E und dann Cäsar? Ja. L-I-N. Vorname? Hartwig. Hm. Ein Österreicher. Ortschaft? Frankfurt. Wie? Auch Frankfurt. Der hat da gewohnt, in Offenbach hat er dafür gewohnt. Offenbach früher. 92, also der ist dann, da musste dann musste er auch alles packen und abhauen, ja. So fertig haben sie den Mann gemacht. Haben sie ihn ruiniert, alle. Alle. Kein Staatsanwalt, kein Polizist, alle haben die Anzeigen nicht aufgenommen. Die sind alle gegen ihn alle vorgegangen. Organisiertes Verbrechen. Staatlich geschützte Verbrecher. Ja gut. Aber ich muss jetzt auch nochmal Schluss machen. Ach so. Denn Das wird alles ein bisschen zu viel für mich, stundenlang. Ja, ich weiß. Telefonieren und aufnehmen und wieder das andere Telefon, dann muss ich auch noch stückeln, dann muss der Name raus. Jeder einzelne Name muss rausgeschnitten werden, das dauert sehr viel Arbeit. Weißt du, was ich sagen wollte noch? Dieser Mann, ja? Kennen Sie die Firma Hitz? Wissen Sie, was der gemacht hat, dieser Peter Kimble? Nein. Der hat eine Niederlassung gemacht, oben in Thüringen, so in Mülheim, oben bei in Mülheim, da, also in Thüringen. Ja. Da hat er eine Niederlassung gemacht, der gleichen Namen der Firma, und hat darüber die ganzen Aufträge reingezogen, hinterm Rücken. Mhm. Ja, weil er hat gesehen, welche Aufträge da kommen, welche Millionen Aufträge da kommen, weil es für Militär war und für Staat, ja, mit Firma Siemens, ja. Ja. Und über Firma Hitzinger in Österreich. Die Firma gehört auch diesem Mann, diesen Österreicher. Man hat ihn mit Schweinereien alles weggenommen. Ja. Das Patent entwickelt Kabel wohl alle Flughäfen dieser Welt. Mit seinem Patent fahren sie alle weltweit. Mhm. Und keiner will mehr was von wissen. Ja, jetzt sind wir erstmal fertig. Hm? Muss ja auch noch. Ja, haben Sie meine E-Mail bekommen? Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. Kann ich jetzt noch nicht nachsehen. Na, gucken Sie, da ist einmal mit, da habe ich Ihnen einmal geschrieben mit dieser neuen, was das zu bedeuten hat. Ja, ja, sehe ich mir mal an. Das ist sehr aufwendig. Das ist über 10 Megabyte. Ja gut, sehe ich mir an. Weiß nicht, ob Sie es erhalten, aber keine Rückmeldung. Aber können Sie auf einem Block ist das 10 Megabyte. Ja, ja, sehe ich mir an. Ja. Gut, bis dahin erstmal Tschüss. Ja, okay, alles Gute, tschüss.